Kapitel 53 Verben mit Präpositionen Beispiel 1 Ich freue mich über die Blumen. Wie bitte? Worüber freust du dich? Wie bitte? Worüber freust du dich? Wie bitte? Worüber freust du dich? Beispiel 2 Ich denke an meinen Bruder. Wie bitte? An wen denkst du? Wie bitte? An wen denkst du? Wie bitte? An wen denkst du? Und jetzt sie. Ich freue mich über die Blumen. Wie bitte? Worüber freust du dich? Ich denke an meinen Bruder. Wie bitte? An wen denkst du? Ich träume von meinem Urlaub. Wie bitte? Wovon träumst du? Ich warte auf meinen Freund. Wie bitte? Auf wen wartest du? Ich warte auf den Bus. Wie bitte? Worauf wartest du? Ich freue mich auf den Urlaub. Wie bitte? Worauf freust du dich? Ich interessiere mich für Musik. Wie bitte? Wofür interessierst du dich? Ich ärgere mich über den Verkäufer. Wie bitte? Über wen ärgerst du dich?